Okay, let's read from Ephesians 6, verse 10. Lesen wir von Epheser 6, Vers 10. It says, finally, schließlich, be strong in the Lord and in the strength of his might. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Put on the full armor of God, that you may be able to stand firm against the schemes of the devil. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. For our struggle is not against flesh and blood. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. But against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Therefore take up the full armor of God. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. That you may be able to resist in the evil day. Damit wir an dem bösen Tag widerstehen. Having done everything to stand. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Stand firm therefore. So steht nun. Having girded your loins with truth. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Having put on the breastplate of righteousness. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. In addition to all. Bei alledem. Taking up the shield of faith. Ergreift den Schild des Glaubens, with which you will be able to extinguish all the flaming missiles of the evil one. Mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. And take the helmet of salvation. Nehmt auch den Helm des Heils. And the sword of the Spirit. Und das Schwert des Geistes. Which is the word of God. Das ist Gottes Wort. With all prayer and petition. Mit allem Gebet und Flehen. Pray at all times in the Spirit. Betet zu jeder Zeit im Geist. And with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints. Und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. And pray on my behalf that utterance may be given to me in the opening of my mouth. Und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne. To make known the, with boldness the mystery of the gospel. Mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. For which I am an ambassador in chains. Für das ich ein Gesandter in Ketten bin. That in proclaiming it I may speak boldly as I ought to. Damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Let's go back to verse 10. Zurück zu Vers 10. And just consider that verse tonight. Und denkt über den Vers heute nach. In light of the armor of God. Im Lichte der Waffenrüstung Gottes. It says, finally, be strong in the Lord. Es heißt schließlich, werdet stark im Herrn. Be strong in the Lord. Seid stark im Herrn. What impression do you get when you hear that? Be strong in the Lord. Welchen Eindruck kriegt ihr, wenn ihr das hört? Seid stark im Herrn. I looked it up in the Greek. Ich habe das im Griechischen nachgeschaut. And the Greek grammar is in the passive. Und die griechische Grammatik, das steht in Passivform. So it's not actually a command for us to do something. Also es ist kein Befehl, dass wir etwas tun müssen. It's a command for us to receive something. Sondern ein Befehl, dass wir etwas empfangen sollen. So it actually reads, be continually strengthened. Also eigentlich müsste man es so lesen, lasst euch beständig bestärken. In the Lord. Im Herrn. Let yourself be continually strengthened in the Lord. Lasst euch beständig bestärken im Herrn. So where do we get strengthened in the Lord? Wie lassen wir uns bestärken right. im Herrn? We get strengthened through his word. Wir werden gestärkt durch sein Wort. And there's different ways that we can be strengthened. Und wir können uns auf verschiedene Art Kraft holen oder sie bekommen. We can strengthen someone else. Wir können jemand anderen bestärken. Or we can strengthen ourselves. Oder uns selbst. And it's wonderful when we strengthen each other in the Lord. Es ist wunderbar, wenn wir einander bekräftigen, bestärken im Herrn. I'm strengthening you in the Lord tonight. Ich baue euch auf im Herrn heute. You will strengthen me in the Lord after this. Und ihr bestärkt mich im Herrn nach. We will strengthen each other through the rest of the time here. Und wir bestärken einander durch die Zeit, wo wir hier sind. But be strengthened. Lasst euch stark machen. Right? Be strengthened. Seid gestärkt. Right? Let yourself be strengthened. Lasst euch Kraft geben. It takes humility because you have to be strengthened. Es braucht Demut, sich bestärken zu lassen. In the Lord. Im Herrn. Strengthened in the Lord. Bestärkt im Herrn. Not in myself. Nicht in mir selbst. Not in my ideas. Nicht in meinen Ideen. Strengthened in the Lord. Bestärkt im Herrn. And in the strength of His might. Und in der Kraft, in der Macht seiner Stärke. Now let's go to Psalm 23. Psalm 23. And this is a psalm that has taken me through the darkest times of my life. Dieser Psalm hat mich durch die dunkelsten Zeiten meines Lebens geführt. And let's start with verse 1. Vers 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Er lagert mich auf grünen Auen, er führet mich zu stillen Wassern. He restores my soul. Er erquickt meine Seele. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Now verse 4. Vers 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, I fear no evil, fürchte ich kein Unheil, for thou art with me, denn du bist bei mir. Thy rod and thy staff, they comfort me. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. How many people here have gone through the valley of the shadow of death? Wie viele Menschen hier sind durch das Tal des Todesschattens gegangen? I once asked a mountain climber. Ich habe einmal einen Bergsteiger gefragt. Actually, he was a deer hunter. Er war eigentlich ein Jäger. But a part-time mountain climber. Aber als Hobby ist er auch Bergsteigen gegangen. And I said, as you climb the mountain, und ich sagte, wenn du den Berg besteigst, explain to me what happens. Erklär mir, was dann passiert. Between the mountain and the valley. Zwischen dem Berg und dem Tal. And he said, well, as you climb the mountain, the valley gets deeper. Er sagt, während du den Berg besteigst, wird das Tal tiefer. Does that not make sense? Macht das keinen Sinn? Right, the valley gets deeper. Eric, das right? Tal wird tiefer. And so as we climb, actually, even as you go up the valley, sogar während man schon im Tal hinaufgeht, den Berg, right, the sides are getting higher, werden die Seiten höher. And as you get higher, the valley gets deeper. Je höher man kommt, umso tiefer ist das Tal. It's almost like a paradox. Es ist fast ein Widerspruch. So the further I go up with the Lord, je weiter ich mit dem Herrn nach oben gehe, though I'm higher, obwohl ich höher bin, the valleys are deeper. Sind die Täler tiefer. And then the enemy has a lot more places to hide. Und dann hat der Feind auch mehr Versteckplätze. Satan is a roaring lion. Satan ist ein brüllender Löwe. Seeking someone to devour. Der jemanden sucht, den er verschlingen kann. And he devours people in the valley. Er verschlingt Menschen im Tal. And I was reading a book on shepherds. Ich habe ein Buch gelesen über Hirten. And this one rancher. Und dieser eine Bauer. Who had a lot of sheep. Der viele Schafe hatte. He said that there was this one mountain lion. Er sagte, da gibt es einen Berglöwen. That would always come and take a sheep. Es gab da einen Berglöwen, der immer kam und Schafe holte. In his entire life, he had never seen this lion. Und den hat dieser Bauer aber in seinem ganzen Leben nie gesehen. He's come at night, he was so fast and so kam in der Nacht, war schnell. And all he saw was the prints. Alles, was der Bauer sah, waren die Fußspuren. Yeah. And this is the valley of the shadow of death. Das Tal des Todesschattens. But finally be strengthened in the Lord. Aber schließlich seid bestärkt im Herrn. And in the power of his might. Und in der Macht seiner Stärke. So here we're in the valley of the shadow of death. Hier sind wir im Tal des Todesschattens. It's not the valley of death. Es ist nicht das Tal des Todes. It's just the valley of the shadow of death. Es ist das Tal des Schattens des Todes. You think you're going to die, but you're not going to die. Du denkst, du wirst sterben, aber du wirst nicht sterben. It seems like you're going to die. Es scheint, als würdest du sterben. But I fear no evil. Aber ich fürchte kein Unglück. For three reasons. Wegen drei Gründen. For thou art with me. Denn du bist bei mir. Number one, his omnipresence. Erstens, seine Allgegenwart. Thy rod and thy staff, they comfort me. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Now when I was in the deepest, darkest time of my life, als ich in der tiefsten, dunkelsten Zeit in meinem Leben war, that was like 15 years ago here in Austria, hier in Österreich vor 15 Jahren, I would always go back to the psalm. bin ich immer wieder zu den Psalmen zurückgekehrt. I would recite it every morning. Zu diesen Psalmen und habe ihn jeden Morgen and mir gesagt. His rod and his staff. Sein Stab, sein Stecken und sein Stab were two things to me. Waren für mich zwei Dinge. His rod was his omnipotence. Sein Stecken war seine Allmacht. And his staff was his omniscience. Und sein Stab war sein Allwissen. And between these three things, und diese drei Dinge, the fact that he's always with me, der Fakt, dass er immer mit mir ist, so his omnipresence, seine Allgegenwart, his omnipotence, seine Allmacht, and his omniscience, und sein Allwissen, what do I have to fear? Wovor muss ich mich fürchten? Right? They comfort me. Sie trösten mich. And nothing can comfort you more than those three things. Und nichts kann dich besser trösten als diese drei. I mean, even the faithfulness of God can't comfort me. Sogar die Treue Gottes kann mich nicht trösten. If God is not all-knowing. Wenn Gott nicht alles weiß. If he's not omnipresent. Wenn er nicht überall ist. How can it really comfort me? Wie kann es mich wirklich trösten? Okay, he's faithful, but he's not omnipotent. Also er ist treu, aber er kann nicht überall sein. What would that matter? Er kann nicht alles. Right? But the fact that he is omnipotent. Aber die Tatsache, dass er alles kann. And that he's omniscient. Und dass er alles weiß. And that he's everywhere present. Und dass er überall gegenwärtig ist. This comforts us. Das tröstet uns. In the valley of the shadow of death. Im Tal des Todes Schatten. I fear no evil. Fürchte ich kein Unheil. Thy rod and thy staff. Dein Stecken und dein Stab. Your omnipotence. Deine Allmacht. And your omniscience. Und deine Allwissenheit. Right? He's all powerful. Er kann alles. He's all knowing. Er weiß alles. I fear no evil. Ich fürchte kein Unheil. I am comforted. Ich bin getröstet. Revelations 1:8, he knows the beginning from the end. Offenbarung 1:8, er kennt das Ende schon vom Anfang an. And when we're in the when we're in the valley of the shadow of death, everything is so frightening. Und wenn wir in dem Tal des Todesschattens sind, macht uns alles Angst. You can't see where you're going. Man kann nicht sehen, wo man hingeht. Everything's dark. Alles ist dunkel. Marcus had to turn back tonight. Markus musste heute Abend zurück. Now he's probably halfway home, driving all soaking wet in his car. Jetzt ist er wahrscheinlich platschnass im Auto. Fährt zurück. Can't be with my wife and children. Heute kann ich nicht bei meiner Frau und meinen Kindern sein. But aber fear no evil, Marcus. Fürchte dich nicht, Markus. The Lord is with you. Der Herr ist mit dir. In your van, right? Okay. Also in deinem Auto. Now turn with me to 1 Samuel chapter 30. 1. Samuel 30. I mean, if God knows everything, wenn Gott alles weiß, beginning and the end, das Ende vom Anfang an, and he can do anything, und er alles tun kann, what do I have to worry about? Worüber muss ich mir dann noch Sorgen machen? Right? Stimmt's? Is there anything to worry about? Gibt's da irgendwas, worüber ich mir Sorgen machen muss? I heard that Bill Gates had given $22.9 billion. Ich habe gehört, dass Bill Gates 22 Milliarden Dollar. Yeah, like. Als Geschenk gegeben hat? How much was it? €22.9 billion or something, or dollars. 22.9 Billiarden Dollar oder Euro hat er gespendet. Last month. Zu Hilfswerken im letzten Monat. He said on CNN that he said my little girl. Und beim CNN hat er gesagt, mein kleines Mädchen. He said she loves to buy things. Sie liebt es, Dinge zu kaufen. So I had to put her on a budget. Da musste ich ihr ein Budget erstellen. So I think he gives her 30 cents a week or something like that. Also ich glaube, er gibt ihr 30 Cent pro Woche. Or 30 cents a day. It's very oder little, am you Tag, know? Ganz wenig. And I just thought, wow, I mean, what would it be like to be the son or daughter of Bill Gates? Und ich habe mir gedacht, wow, wie muss das sein, der Sohn oder die Tochter von Bill Gates zu sein? Awesome, right? Das wäre toll, oder? I mean, you just you can do whatever you want for the rest of your life, du right? Du kannst für den Rest deines Lebens machen, right? Was you immer can, du willst. You can become a drug addict and an alcoholic and a lazy good-for-nothing bum. Drogensüchtig werden, Alkoholiker und ein Tu-nichts-gut, right? Tu-nichts-gut. Taugenichts. No, but I thought, gosh, what security these children have. Und ich dachte mir, was haben diese Kinder für eine Sicherheit? But then I thought, wait a minute, My father owns the cattle on a thousand hill. Und dann dachte ich, na warte mal, meinem Vater gehört doch das Vieh auf den tausend Hügeln. Right, Psalm 50, verse 10. Psalm 50, Vers 10. What my heavenly father possesses, was meinem himmlischen Vater gehört, makes Bill Gates look like a grain of sand on the Sahara Desert. Lässt Bill Gates ausschauen wie ein kleines Right? Sandkorn in der Sahara-Wüste. Is that an exaggeration or is that really true? Ist das übertrieben oder ist das wahr? If we compare Bill Gates with all his money with God Almighty, wenn wir Bill Gates mit seinem ganzen Geld mit dem allmächtigen Gott vergleichen, could it compare with a grain of sand in the Sahara Desert? Kann es, ist es vergleichbar mit einem kleinen Sandkorn in der Sahara-Wüste? Or should we break that grain of sand up about a thousand times? Oder sollen wir dieses Sandkorn dann noch tausendmal probably about a million times, splitten. Right? And then extend the Sahara Desert about a billion times. Oder Millionen mal noch zersplitten und dann die Sahara-Wüste noch Millionen mal auf. And this is our heavenly Father. Und das ist unser himmlischer we Vater. Have this unbelievable security. Wir haben diese unglaubliche Sicherheit. Under the shadow of his wings. Unter dem Schatten seiner right? Flügel. And his rod and his staff, they comfort me. Und sein Stecken und Stab trösten mich. Any situation that I go into that is confusing. Jede Situation, in der ich verwirrt bin or frustrating, oder frustriert, thy rod and thy staff, they comfort me. Dein Stecken und Stab trösten mich. The fact that God knows everything, die Tatsache, dass Gott alles kennt, and that he can do anything, und dass er alles tun kann. What other comfort do I need? Was brauche ich noch für mehr Trost? Besides that, neben dem. Now you look at David in 1 Samuel 30. Schauen wir uns David an in 1. Samuel 30. He faces the nightmare of his life. Er steht vor dem Albtraum seines Lebens. Everything's going great. Alles geht gut. He's been successfully avoiding Saul for a few years now. Saul seit ein paar Jahren erfolgreich ist ihm ausgewichen. He's getting a bit nervous because he's running out of hiding places. Jetzt fehlt es ihm aber langsam schon an Versteckplätzen. Jetzt wird er nervös. So he leaves the boundaries or the borders of Israel and he goes into the Philistine area. Also er geht über die Staatsgrenze von Israel in die Philister, ins Philistergebiet. And he comes to a place called Ziklag. Und er kommt an einen Ort Ziklag. And it's kind of his place. This is where David lives with his men, Ziklag. Und Ziklag gehört sozusagen ihm. Da lebt er mit seinen Männern. And in verse 1, then it happened, David and his men came to Ziklag. Und es geschah, Vers 1, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, on the third day, that the Amalekites had made a raid on the Negev and on Ziklag and had overthrown Ziklag and burned it with fire. Waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. So David took his mighty men, 600, also David hat seine mächtigen Männer 600 genommen and was making the rounds. Und hat Runden gedreht and, was fighting the battles of the Lord. Und hat die Kämpfe des Herrn gekämpft. Then he comes back home, dann kommt er nach Hause and they see smoke coming over the hill, und sie sehen schon eine Rauchschwade hinter dem Hügel. Obviously they run home, natürlich laufen sie nach Hause. Everything's burned down, alles ist heruntergebrannt and their children and their wives are gone. Und ihre Kinder und Frauen sind nicht da. Now, one time I was in Romania, my wife and I. Einmal waren meine Frau und ich in Rumänien. For 1 week. Eine Woche lang. We preached in the Baptist and Pentecostal churches. Wir haben in den Baptisten und Pfingstlergemeinden gepredigt. Ceausescu was still there. Und Ceausescu war noch an der Macht. So we were doing all this underground stuff. Also mussten wir Untergrundarbeit machen. And had, you know, followed by the Securitate and all this stuff. Und wurden von der Geheimpolizei verfolgt. I was talking to this guy. Einmal nachdem ich gepredigt hatte, habe ich mit einem Mann mich unterhalten. And he said, "So, where in Vienna are you from?" Und er sagte, woher kommst du denn aus Wien? My sister lives in Vienna. Meine Schwester wohnt in Wien. And I said, "Oh, really?" Und ich sagte, ah, wirklich? From behind him. Und hinter ihm. There was a blur, and suddenly I looked, and the blur became clear. War es verschwommen und dann plötzlich wurde es klar. And it was the translator. Es war der He just passed his finger over his mouth very quickly. Und er hat ganz schnell den Zeigefinger über seinen Mund and getan. And walked away. Und ist weggegangen. And I looked back at this guy. Und ich habe mir diesen Mann wieder angeschaut. Said, "So, where in Vienna do you live?" Und er fragte, wo wohnst du denn in Wien? I said, "Well, und ich sagte, I have to go to the bathroom. Is there a bathroom das Klo? He says, "Sure, right over there, you know." Ja, da drüben ist so I go to the translator later. I said, "What was this all about?" Und ich gehe dann nachher zum Übersetzer und sag, was sollte das? He says, "He's the informer." Er sagte, er ist der Informant. He's going to get information from you for the secret police. Er holt sich Informationen von dir für die Geheimpolizei. Did you say anything? Hast du was gesagt? I said, yeah, I have to go to the bathroom. Ich sagte, ja, ich muss aufs Klo. So we came back from this intense trip. Also wir kamen zurück von dieser intensiven Reise. We're walking up the stairs. Wir kommen, wir stiegen hinauf. Three flights. Drei Stockwerke. We turn the corner and look at the door of our apartment. Gehen um die Ecke und schauen auf die Tür unserer Wohnung. It has this big paper on it, official paper. Es hat ein großes offizielles Papier. The drauf. Door is smashed. Die Tür ist the windows broken. Eingebrochen. Die Winde sind, Fenster sind zerbrochen. And we look and we say, what in the world is this? Und wir schauen und sagen, was um alle Welt ist das? And we read it. Wir lesen das Papier. And what had happened is our washing machine pipe burst. Und zwar ist der Schlauch von unserer Waschmaschine zerplatzt. Yeah, on the inside of the apartment, our plastic hose that was not reinforced. Innen drin, in der Wohnung, das Plastikteil, was nicht unterstützt war. The rubber hose. Yeah, die Plastikschlauch. Schlauch, yeah. Burst, right? Ist zerplatzt. The neighbor tells us. Sagt uns der Nachbar. It floods the neighbor below us. Es überflutet den unteren Nachbarn. First, it floods our apartment. Erstmal natürlich unsere Wohnung. That we do not own. Die uns nicht gehört. Then it floods the neighbor's apartment who just renovated. Dann der untere Nachbar, bei dem war alles nass, der gerade hatte gerade renoviert. And the neighbor underneath her. Und noch der andere Nachbar weiter drunter. Until the neighbor on the first floor. Bis zum Nachbar im ersten Stock. Who was getting water from the electrical pipes was pouring out. Bei dem das Wasser aus den elektrischen finally called the fire department. Und der dann endlich die Feuerwehr geholt hat. The fire department could not break the locks on the door. Die Feuerwehr konnte das Schloss nicht aufbringen bei uns. Took them a half an hour to break in. Eine halbe Stunde haben sie gebraucht, bis sie einbrechen konnten. Because the house manager was not there and they couldn't turn the water off. Weil der Hausbesorger nicht da war und das Wasser nicht zugesperrt werden konnte. So this water is just running for like 2 hours. Also you know? 2 Stunden lang ist das Wasser geronnen. You know, we don't have any money. We're just missionaries, you know. Also wir haben kein Geld. Wir sind nur Missionare. And we go to the downstairs people, and there's just their floors ruined. Und wir their ceilings ruined. Bei den Nachbarn unten an der Boden ist zerstört die and der Decke. My knees got so rubbery. Meine Knie waren wie Gummi. I just sat down. I just sat right on the ground. Ich bin einfach gesagt auf dem Boden. And the neighbors in the neighbor's house. In der Wohnung vom Nachbar. I just looked at it. I just sat right on the floor. Ich hab's mir angeschaut und bin zusammengesagt. They said, "Are you okay?" Sie haben gefragt, ist I alles said, in no, Ordnung? I'm not okay. Nein. No, the insurance doesn't cover this. Natürlich zahlt die Versicherung so das we're nicht. Gonna have to pay for all of this damage. Also wir müssen den ganzen Wasserschaden bezahlen. And I'm thinking, all things work to the good. Und ich denke mir, alles wirkt zum Guten. Do they? Oder? I'm thinking this is unbelievable. And you try to strengthen yourself in the Lord. Du versuchst dich im Herrn zu stärken. But all things work to the good. Aber alle Dinge wirken zum Besten. Wait a minute. God knew this would happen. Warte mal, Gott wusste doch, dass and das God, passiert. Who is omnipotent, allowed this to happen. Und Gott, der allmächtig ist, hat es erlaubt, dass es passiert. So the one who allowed it, also der es erlaubt hat, can help me fix it. Zugelassen hat, kann mir helfen, es zu somehow reparieren, irgendwie. And you know the miracle was? Und wisst ihr, was das Wunder the people downstairs didn't really care. Den unteren Nachbarn war es nicht so schlimm. So amazing. Das war so erstaunlich. I think we paid like 10,000 shillings or 14,000 shillings. Wir haben 14,000 Schilling gezahlt. And that was it for the whole thing. Das war alles, you know? für den ganzen Schaden. Which could have been like 200,000 shillings worth of damage, you know? Das hätte im Wert von 200,000 Schilling sein können. Right? I mean, just 2 hours of water non-stop. 2 Stunden ununterbrochen Wasser. And the money came in from Finland. Und das Geld kam von der Gemeinde in Finnland. Yeah. That's right, there was a special, and it was how much? 14,000. So the money came from Finland. Das Geld kam aus Finnland und es war genau der Preis, den sie brauchten. What did we learn from that? Was haben wir davon gelernt? We learned always turn the water off when you leave the apartment. Also wenn du die Wohnung verlässt immer den Wasserhahn zudrehen. So I've been preaching this for 15 years now. Das predige ich jetzt seit 15 Jahren. And I probably saved the church thousands upon thousands of dollars of water damage. Dadurch habe ich der Gemeinde tausende und tausende Schillinge an Wasserschaden erspart. David comes back and Ziklag is gone. David kommt zurück und Ziklag ist weg. Now watch what happens. Schaut, was passiert. Verse 2, they took captive the women and all, they don't even know, everybody's gone. Sie wissen gar nicht, was passiert ist. Jeder ist, alle sind weg. And they don't know if they're dead or what. Sie wissen nicht, ob sie tot sind oder was. Verse 3, and when David and his men came to the city, behold, it was burned with fire. Vers 3, David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie war mit Feuer verbrannt. And their wives and their sons and their daughters were taken captive. Und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt. Then David and the people who were with him lifted their voices and wept until there was no strength in them to weep. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. How many people have ever wept until there was no strength left in you? Wie viele haben von euch schon so geweint, bis ihr keine Kraft mehr hattet? I have wept at times so hard. Ich habe manchmal schon so stark geweint. I didn't even think I could weep like that. Dass ich mir nicht vorstellen hätte können, so zu weinen. And these men who were soldiers. Und diese Männer, die Soldaten waren. They were weeping and weeping until there was no more strength to weep. Sie weinten und weinten, bis sie gar keine Kraft mehr hatten zu weinen. And in verse 6. Vers 6. Moreover, David was greatly distressed. Und David war in großer Bedrängnis. Because the people spoke of stoning him. Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. For all the people were embittered. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Each one because of his sons and his daughters. Jeder war erbittert wegen seiner right? Söhne und seiner Töchter. These are David's mighty men. Das sind Davids they're, mächtige they're Männer. All weeping, they have no more strength. Sie weinen, sie haben keine Kraft mehr. And then David hears somebody say, und dann hört David, wie jemand sagt, this is all his fault. Das ist alles seine Schuld. Why don't we stone him? Warum steinigen wir nicht ihn? Yeah, nicht? Why don't we stone him? Ja, warum nicht? And then he's greatly distressed now. Und dann ist er in großer Bedrängnis. But it says this. Aber es heißt, but David strengthened himself in the Lord his God. Aber David stärkte sich in dem Herrn seinem Gott. And this is Ephesians 6:10. Und das ist Epheser 6:10. Right? Be strengthened. Seid gestärkt. And sometimes the only one who can strengthen you is yourself. Lasst euch stärken und manchmal der einzige, der dich stärken kann, bist du selbst. Be strengthened. Lass dich stärken. And if you have to do it yourself, do it yourself. Und wenn du es selber machen musst, dann tu es selbst. Speak to yourself. Sprich zu dir. Many times I've sat on the platform before I've preached. Ich bin oft auf der Bühne gesessen vorm Predigen. And I've said to the Lord, I preach to myself tonight. Und ich sage zum Herrn, heute predige ich zu mir selbst. I need this message more than anybody. Ich brauche diese Botschaft mehr als jeder and andere. I wish I was sitting out there tonight and somebody was preaching this to me. Und ich wünschte, ich könnte nur da sitzen und jemand würde mir das predigen. But since I'm the preacher, I'm going to preach it to myself. Aber wo ich nun der Pastor bin, predige ich es zu mir selbst. Yeah, there's no one. I'm preaching. All this is for me, and I would just preach to myself. Das ist alles für mich und ich predige es mir selbst. Wach auf. Be courageous. Sei mutig. And then you just preach to yourself. Und du predigst zu dir selbst. Das ist wunderbar. You feel like, wow, that was great. I feel wonderful. Du fühlst dich danach super. You slap yourself. You preach to yourself. Du gibst dir eine Ohrfeige und predigst zu dir. He strengthened himself in the Lord his God. Er stärkte sich in dem Herrn seinem Gott. Maybe he said. Vielleicht though I walk er, through the valley of the shadow of death, obwohl ich durch das Tal des Todesschattens wandere, no evil, fürchte ich kein Unglück. For thou art with me. Denn du bist bei mir. Thou art with me. Du bist bei mir. Thy rod and thy staff, they comfort me. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. God, you know everything. Gott, du weißt alles. You can do anything. Du kannst alles tun. And I'm strengthening myself in this. Und ich stärke mich darin. Nothing catches you by surprise. Nichts überrascht dich. So, verse 7. Vers 7. Then David said to Abiathar the priest. Und David sagte zu dem Priester Abiathar, the son of Ahimelech, dem Sohn des Ahimelech, please bring me the ephod. Bring mir doch das Ephod her. And that's the prayer robe. Das ist der Gebetsmantel of the priest. Des Priesters. So Abiathar brought the ephod to David. Und Abiathar brachte das Ephod zu David. Isn't that a great statement? Bring me an ephod. Ist es nicht eine gute Aussage? Bring mir das Ephod. prayer. I've got to go to God. Gebet, ich muss vor Gott treten. I don't say bring me an ephod. Ich sage jetzt nicht bring mir den Gebetsmantel. Show me a bathroom. Ich sag, wo ist die Toilette? Yeah, that's all I say. Show me a bathroom, please. Das sage ich. Zeig mir den I gotta go Toilette. Strengthen myself in the Lord. Ich muss mich im Herrn aufbauen. I was in Finland, in northern Finland. Ich war in Nordfinnland. And I've been preaching. I preached 67 messages. Da habe ich 67 Botschaften gepredigt. On this trip. Auf dieser Reise. 67 messages. 67 Botschaften. And I was so tired. Und ich war schon so müde. And I was in northern Finland, and it was they wanted early morning prayer on top of everything. Ich war in Nordfinnland, die wollten früh morgens ein Gebet, auch das noch. It was actually great because I slept the whole time. Es war eigentlich gut, weil ich habe die ganze Zeit schlafen können. When I was in Bible college, I took this kid to prayer with me. Wie ich in der Bibelschule war, habe ich einen Jungen mit mir genommen. He was from New York State. Zur Gebetsrunde. He was 15 years old. Er war aus New York. And we were so tired. We got to prayer in the chapel. There's like 200 people there. Wir waren so müde. In der Gemeindehalle waren 200 Leute. And everybody's on their knees praying. Jeder war betend auf den Knien. And an hour later. Und eine Stunde später. You know, it's over. Ist vorbei. So he says to me. Sagt er zu mir. He says, "Oh man, I feel so condemned." Oh Mann, ich fühle mich so schuldig. He says, "I almost fell asleep like 4 times." Ich bin 4-mal fast eingeschlafen. I said, "I slept the whole time." Und ich sagte, ich habe die ganze Zeit geschlafen. I said, "So what? Ist doch egal. I'm tired, you know. Better to sleep in the prayer room, you know. What the heck, you know? God knows my heart." Ich war müde. Es ist besser im Gebetszimmer zu schlafen. And, Gott kennt mein Herz. Because I was what was I talking about? Worüber habe ich gesprochen? Finland, right? Finland. Right? So here I am. It's 7 in the morning, right? Oh, es ist 7 Uhr früh in Finnland. The prayer starts at like 6:30, and then it's like 7:30. 6:30 beginnt das Gebet um 7:30. I'm like so tired. Bin ich so müde. And then I'm walking by this room. Da komme ich an diesem Raum vorbei. And it's full of people. Und das ist gefüllt mit Leuten. I said, "What are they doing here?" Und ich sagte, was machen die da? He says, "It's Bible school." Das ist die Bibelschule. Early morning Bible school. In der Früh. I said, "Who's teaching?" Wer lehrt? He said, "You." Sie sagten, du. I said, "When?" Ich sagte, wann? They said, "In about 30 seconds." Sie sagten, in 30 Sekunden. I said, "Is there a bathroom here somewhere?" Ich sagte, gibt's eine Toilette? Right over there. Da drüben. Thank you. Right back. Danke. Ich komme gleich. Got on my knees, locked the door, put some paper on the floor, got on my knees. Tür zugesperrt, dieses Papier auf dem Boden, auf die Knie, so Papier, Handtücher. They're actually prayer towels, you know. Es sind Gebetsteppiche. Put a few of them on the floor. Die tun wir auf den Boden. And you get the ephod. Und das ist dann dein Ephod. I mean, God knew this. Gott weiß, wusste das. I'm surprised at this. Er war nicht überrascht. So, let's just trust God. Also vertrauen wir Gott. You knew. Du wusstest I didn't know. Ich wusste es nicht. You're with me. Du bist bei mir. And we can do all things. Und wir können alle Dinge tun. I commit this to you. Gut, dann gebe ich es dir. I come in the classroom. Ich komme ins Klassenzimmer. There's 40 students. Da sind 40 Studenten. I haven't got any idea what I'm going to talk about. Ich habe nicht den leisesten Schimmer, worüber ich sprechen soll. And I'm introduced as the pastor from Austria. He's going to have a great message this morning. Ich werde vorgestellt als der Pastor von Österreich, der eine großartige Botschaft hat heute Morgen. But the amazing thing is I have no fear. Aber das Erstaunliche ist, ich habe keine Angst. Because he's with me. Weil er bei mir ist. And I get in the pulpit and I said, "Lord." Und ich komme auf die Kanzel und sage, Herr. Thank you for this time. Danke für diese Zeit. And then it started. Und dann fängt an. My heart just warmed and I said, "Lord, thank you that we can be vessels useful to the master." Mein Herz erwärmt sich und ich sage, Herr, danke, dass wir Gefäße sein können, die dem Meister nützlich sind. And then I opened my eyes, dann öffne ich meine Augen and I said, "Turn to 2 Timothy chapter 2 and verse 21. Und ich sage, geht zu 2. Timotheus 1, 2, 21. Eine 50-minütige Botschaft on being vessels useful to the master. Darüber, Gefäße zu sein, dienlich dem Meister. And God was there. I mean, und I Gott had to da. Stop. Ich musste aufhören. Because time was up. Weil die Zeit aus war. They had to go to work. So, okay, thank you, that's great. Die mussten zur Arbeit, also danke, das war gut. And here it is, like this is the ephod. Und das ist das Ephod. And we have to become used to going to God somewhere. Wir müssen uns das angewöhnen, irgendwo zu Gott zu gehen. In the car. Im Auto. In the bathroom. im Klo, in a closet, in the office, in der Kammer, yeah, im Büro. And look, we'll just close with this. Schließen wir ab mit dem. And David inquired of the Lord, saying, und David befragte den Herrn, shall I pursue this band? Soll ich dieser Schar nachjagen? Shall I overtake them? Werde ich sie einholen? And he said to him, und er sprach zu ihm, pursue, you shall surely overtake them. Jage ihr nach, ja, du wirst sie gewiss einholen. And you shall surely rescue all. Und die Gefangenen ganz gewiss befreien. So David went, he and the 600 men who were with him. Da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren. And came to the brook Besor. Und sie kamen an den Bach Besor. Where those left behind remained. Wo einige zurückblieben und Halt machten. But David pursued, he and 400 men. Und David jagte ihnen mit 400 Mann nach. For 200 were too exhausted to cross. Denn 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach zu gehen. Yeah, the brook Besor, and remained behind. And once the Lord is with you, there's no condemnation. Sobald der Herr mit dir ist, gibt es keine Schuldgefühle. There's no blame. Keine Schuldzuweisung. David, we're too tired. David, wir sind zu müde. What? Was? Your children, your wives. Eure Kinder, eure Frauen. How can you talk about being tired? Wie könnt ihr nur daran denken, müde zu sein? Lazy, worthless men. Faule, nutzlose Männer. No, he never said that. Er hat es nie gesagt. He said, okay, look, you guys stay here. Er sagt, schau, ihr bleibt hier. And we'll go on. Wir gehen weiter. And with 400 men. Mit 400 Männern. If you read the rest of the story, he gets them back. Weiterliest, er erobert alles zurück. And he doesn't just get them back, but he gets all of their spoil. Und kriegt nicht nur sie zurück, sondern auch große Beute. So much so, so viel sogar, that in verse 26, dass in Vers 26, he can send the spoil to the elders of Judah. Er von der Beute den Ältesten im Juda schicken as konnte, a gift. Als Geschenk. And in just a few chapters, he's going to be made king of Judah. Und ein paar Kapitel später wird König von Juda werden. And that's what God wanted. Und das wollte Gott. God has a plan to take our situation. Gott hat einen Plan, unsere Situation zu nehmen good, und sie nicht nur zum Guten zu wenden, best, sondern zum Besten, so that when we look back, damit, wenn wir uns umschauen, we can say, zurücksehen, können wow, wir sagen, all things really do work to the good. Es stimmt wirklich, dass alle Dinge zum Guten dienen. But God's good, aber Gottes Gutes is our best, ist unser Bestes. Right? When we talk, when God says good, wenn Gott sagt gut, it's good. Dann ist es gut. God's good is the best. Gottes Gutes ist das Beste. There's no, okay, God says good, but there's better. Also es gibt das nicht, dass Gott sagt gut, aber es gäbe noch was Besseres. No, when it works to the good, it is the best. Nein, wenn es zum Guten wirkt, ist es das Beste. But God has to work it. Aber Gott muss es wirken. He's got to work it, so we got to have patience and trust. Also wir müssen Geduld und Vertrauen haben. Right? He's got to work it. Er muss es wirken. Time. Es braucht Zeit. He's got to move here, and then a little bit here, and a little there, and he's working it. He's moving situations around. Hier etwas bewegen und da eine Situation verändern. This happened, that happened. Wait, I got to bring this over here, and now I'm not done yet. I'm working it. Das passiert. Warte, warte, ich muss da noch was drehen. And he's working it. And he's working it. Und wirkt es. Wait a minute, I'm warte, not warte. Done yet. Ich bin noch nicht fertig. And then suddenly, und plötzlich, it's interesting when I build something, es ist interessant, wenn ich etwas baue, what I can't stand, was ich nicht aushalte, is when someone comes in before it's done. Ist, wenn jemand kommt, bevor es fertig ist. And they always look and say, is that what it's going to be like? Und die schauen es an und sagen, wird das so ausschauen, wenn es fertig ist? Are we going to see those screws? Werden wir diese Schrauben sehen? Yeah, actually, we're going to see those screws. Ja, diese Schrauben werden wir sehen. It's the newest style. Es ist der neueste Stil, Mode. I just looked in the magazine, and now the new style is leave the screws out. Ich habe von einem Magazin so gesehen. Don't put them all the way in. Die schraubt mir jetzt nicht mehr ganz rein. Then you can hang something on those screws. Kann man noch was dranhängen an die Schrauben? That's how I am now. I get so bin ich jetzt. I figure instead of being angry, why don't I just have fun? Ich denke mir, bevor ich jetzt ärgerlich werde, habe ich lieber Spaß. Are we going to leave that gipsplatten like that? Werden wir diese Gipsplatten so lassen? Yeah, it's new style. Ja, das macht man jetzt so. Like just raw, unfinished gipsplatten. Einfach unübermalte Gipsplatten. That's the way it's going to be. So wird es bleiben. It's like so. It's so distressing when someone doesn't let you finish. Das ist so mühsam, wenn jemand dich nicht zu Ende machen lässt. Right, and then they start to talk. Und dann but now actually, it's a lot of fun. Aber jetzt macht es eigentlich Spaß. Because I tease them. weil ich sie dann zurückärgere. But God's not done. Aber Gott ist noch nicht fertig. So, this is just the first principle for this weekend. Das ist das erste Prinzip für dieses Wochenende. That we need to learn to be strengthened dass in the lernen, Lord. Lernen müssen, uns im Herrn stärken zu lassen. And in the power of His might. Und in der Macht seiner Stärke. Power. Isn't that amazing? Der Macht. Ist das nicht erstaunlich? The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. Right? I lack nothing. Mir fehlt nichts. And though I walk through the valley of the shadow of death, auch wenn ich durch das Tal des Todesschattens I gehe, fear no evil. Fürchte ich kein Unglück. Because thy rod and thy staff, they comfort me. Denn dein Stecken und dein Stab trösten mich. And you are with me. Und du bist bei mir. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. For who you are. Für den, der du bist. And may we never forget. Lass uns nie vergessen. That you love us. Dass du uns liebst. And you care for us. Und dich für uns sorgst. And that all power and authority lie with you. Und dass alle Macht und Autorität bei dir sind. And that your throne is established in righteousness and justice. Und dass dein Thron auf Gerechtigkeit und Urteil beruht. And in this world we will have tribulation. Und in dieser Welt werden wir Trübsal haben. But we are to be of good courage. Aber wir dürfen frohen Mutes sein. For you have overcome this world. Denn du hast diese Welt überwunden. Lord, teach us. Herr, lehre uns. How we can encourage ourselves. Wie wir uns selbst ermutigen können. And be encouraged by others. Und durch andere ermutigt werden können. In your power. In deiner Macht. We thank you today. Wir danken dir heute. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.